SWR 2 Wissen. Von Gameboys und Playgirls. Was fasziniert Kinder an Computerspielen? Ein Feature von Beate Herkendell. Bilderbuchwetter in Berlin-Gropiusstadt. Der Himmel über den Hochhäusern sieht aus, als hätte ihn ein Kind gemalt. Ganz hellblau mit ein paar Puffwolken und einer strahlend gelben Sonne. Ein ideales Wetter, um draußen zu spielen. Doch der Abenteuerspielplatz Wildhüterweg ist verwaist. Reglos hängt die Seilbahn an ihrem Tau, der Hügel, die Sandgrube, die Wiese. Nirgendwo ist ein Kind zu sehen. Aber aus der Terrassentür des kleinen, rotgedeckten Hauses dringen Stimmen. Ja, ich sag doch, Buchsenstaub, alles open. Und außerdem überrunde ich dich gleich. Ja, genau, da rein. Du musst da rein. Ja, das Buchsenstaub. Mehmet, Terry und Hamid heizen über den Hockenheimring. Es geht um nichts weniger als den Titel der Deutschen Tourenwagenmeisterschaft, kurz DTM. Oh, bei mir ist fast alles gut. Bei mir schon alles gut. Bei mir? Die Fahne hat soeben die letzte Runde angezeigt. Mehmet führt. Plötzlich taucht links die Bande auf. Mehmets Ford dreht sich im Kreis. Als er ihn wieder unter Kontrolle hat, eiert ein Rad. Futsch ist der Titel. Game over. Es ist Mittwochnachmittag. Beim Abenteuerspielplatz Wildhüterweg heißt das Zeit für Computerspiele. 4 Rechner stehen den Kindern zur Verfügung. Sie sind untereinander vernetzt und haben Internetzugang, wie sich das gehört. Das Spielen am Computer ist heiß begehrt. Die Rechner sind durchgehend ausgebucht. Der 13-jährige Murat liebt dabei vor allem die Sport- und Strategiespiele. Der 12-jährige Pascal die sogenannten Jump and Runs. FIFA 2004, das ist ein Fußballspiel. Sims, das ist auch sehr gut. Du kannst eigene Familie bauen. Ja, oder man zaubert auch so. Zum Beispiel ist ein Spiel, Harry Potter und der Stein der Weise. Da ist ein Frosch, du musst ihn aufzaubern, da kommen so Steine raus. Meine Lieblingsspiele sind Need for Speed Underground. Da muss man so Rennen gewinnen. Und dann kann man sich so Sachen kaufen, dass das Auto schneller wird. Und was mir auch noch Spaß macht, ist Tony Hawk 3. Da muss man mit Skateboard rumfahren und da muss man auch so Punkte kriegen und dann kann man ins nächste Level und sowas. Während sich die Hersteller von Computerspielen über die ungebrochene Begeisterung ihrer jungen Zielgruppe freuen, ruft sie bei vielen Eltern und Lehrern Unbehagen hervor. Sie empfinden das manchmal stundenlange Hocken der Kinder vor dem Computer als sinn- und nutzlos. Und spätestens seit dem Amoklauf am Gutenberg-Gymnasium in Erfurt auch als gefährlich, obwohl der 16-jährige Robert Steinhäuser entgegen allen Behauptungen kein exzessiver Spieler von gewalthaltigen Computerspielen war. Diplompädagoge Jörg Hagel, der den Computerspielnachmittag beim Abenteuerspielplatz Wildhüterweg betreut, führt die Skepsis gegenüber der mittlerweile 30 Jahre alten Spielform vor allem auf mangelndes Wissen zurück. Gewalthaltige Computerspiele lässt er auf den Festplatten am Wildhüterweg nicht zu. Auf Computerspiele als solche möchte er aber nicht verzichten. Gute Computerspiele sind dann gut, wenn sie Kommunikation bezwecken und der Rechner nur als Plattform zu verstehen ist. Das heißt, der Spielende hat nicht nur den Austausch mit der Maschine als solches, sondern auch den Austausch mit anderen Menschen möglichst. Das haben wir heute sehr schön erlebt bei dem DTM-Racer, wo die wirklich im Netzwerk einfach gegeneinander spielen. Die gehen abends nach Hause und sagen, guck mal, heute bin ich gut gefahren. Und im Hintergrund steht eigentlich dann eher dieses, ich stelle mich in Wettbewerb mit meinen Fertigkeiten. Ich bin bereit zu gucken, dass ich versuche, mich weiterzuentwickeln. Und das sind für mich wichtige Sachen. Für die Kinder und Jugendlichen sind sie das offenbar auch. In der Studie Kinderinformation Multimedia 2003 des Medienpädagogischen Forschungsverbundes Südwest gaben 70% der befragten Kinder an, mindestens einmal in der Woche ein Computerspiel zu spielen. Von den 12- bis 19-Jährigen saßen sogar 44% nahezu täglich für ein paar Spielrunden am Computer. Und auch außerhalb der Rechnerweite sind die Spiele für Kinder und Jugendliche ein großes Thema. Sie sammeln, kopieren und tauschen sie mindestens genauso leidenschaftlich wie Musik. Wer dann auch noch am Wochenende mit seinem PC zu einem der vielen Computerspieltreffen, den sogenannten LAN-Partys, aufbrechen kann, wird schwer beneidet. Bis zu 300 Gamer versammeln sich bei diesen Spielegipfeln. Alkohol und Partydrogen sind dabei tabu. Dass Erwachsene bei all dem nicht mitreden können, macht die Computerspiele für die Jugendlichen oft noch reizvoller. Sie können sich abgrenzen und zugleich in Teilen der Erwachsenenwelt spielen, die ihnen sonst verschlossen bleiben. Während Mehmet, Terry und Hamid im echten Auto hinten sitzen müssen, dürfen sie beim DTM-Race mal den Wagen lenken. Andere Kinder bauen Städte oder reiten virtuelle Turniere. Dabei decken sich die Inhalte der Lieblingsspiele oft mit den Hobbys und Vorlieben im richtigen Leben. Pferdemädchen spielen Wendy. Wer Mannschaftssport mag, landet meist bei den teamorientierten Action- und Strategiespielen, zu denen auch die umstrittenen Shooter gehören. Strukturelle Koppelung nennen Medienpädagogen diesen Effekt. Auch bei David gibt es ihn. Der 18-jährige Berliner spielt seit Ewigkeiten im Fußballverein. 3 Jahre lang gehörte er außerdem einem Computerspiel-Clan an. Ein Clan ist so ein Zusammenschluss von Spielern, die sich dann gegen andere Zusammenschlüsse von Spielern, also wie ein Verein wie im Fußball, also die sich dann duellieren. MTW oder Deutschlands kranke Horde, so heißen die dann. Meiner hieß Doomkiller und man wird so sozusagen entdeckt. Man spielt im Internet gegen irgendwelche Leute und dann, wenn man besonders gut spielt, so wird man angefragt, ob man da nicht beitreten oder mal zum Training da mitspielen möchte. Und wenn man dann gut genug ist, dann wird man sozusagen Mitglied. Also wie beim Fußball wird man auch entdeckt, also wie ein Sport eigentlich. 3 Stunden täglich hat David zu seiner aktiven Zeit trainiert. Seine bevorzugte Position war, wie beim Fußball auch, der Stürmer. Heute ist er zwar nicht mehr ganz so fit, aber unter seinen Freunden im Berliner Medienkompetenzzentrum Die Lücke gilt er noch immer als nahezu unbesiegbar. Diesmal haben sich die 8 Jugendlichen das Spiel Half-Life für ihre monatliche LAN-Party gewünscht, einen der neuen Ego-Shooter. Ego deshalb, weil sie mit der subjektiven Kamera arbeiten. Auf dem unteren Bildschirmrand sind nur 2 Hände und der Lauf einer Waffe zu sehen. Ganz so, als sei der reale Spieler vom Kopf bis zu den Ellenbogen in die virtuelle Welt eingetaucht. Um Punkt 19 Uhr legt der 16-jährige Steven die Hände auf die Tastatur. Man geht erst auf Multiplayer, dass mehrere das spielen können. Dann geht man auf Ladenspiel, dann ist da ein Kasten, da steht jetzt Player zum Beispiel. Und dann, wenn ich da Doppelklick drauf gehe, dann komme ich ins Spiel rein. Dann kann man bestimmte Waffen kriegen im Spiel. Da, das ist eine Waffe, wenn ich die aufsammle, so. Da, jetzt habe ich eine neue Waffe. Kann man auf ein Mausrad gehen. Oh Gott, was ist das hier? Achso, ich bin radioaktiv verseucht gerade, Sieg. Dann jetzt stehe ich hier unten in der Ecke und verliere immer Leben, weil ich ja radioaktiv verseucht bin. Und da haben sie gerade Schüsse gesehen. Da, 0 Leben, sieht man da unten. Klicke ich. Und da ist zum Beispiel jetzt einer und den habe ich jetzt getötet. Jetzt wurde ich getötet. Da von Dark Cone, das ist Steven. Gebannt hocken die Lücke-Gamer vor den Bildschirmen. Ihre Oberkörper sind weit nach vorne geneigt. Die Füße mit den dicken Turnschuhen haben sie fest gegen den Boden gestemmt. Derweil rasen ihre Finger über die Cursor- und Funktionstasten. Ununterbrochen peitschen Schüsse aus den 14 Computerboxen. Darunter liegt in Endlosschleife ein bedrohliches, niedrigfrequentes Sägen. Den Jungs macht das Geballere ganz offensichtlich Spaß. Sie flachsen miteinander und ziehen sich auf, wenn wieder jemand seine Spielfigur nicht rechtzeitig in Deckung gebracht hat. Gerade das virtuelle Killen kommt bei vielen Erwachsenen schlecht an. Zwar machen die Shooter- und Kriegsspiele mit 8% am deutschen Markt weniger aus, als die Diskussionen um das Genre vermuten lassen, aber dafür wird die Qualität der Darstellung technisch immer perfekter. Anders als beim Schach oder bei Mensch ärgere dich nicht, wo es letztlich auch um das gnadenlose Rausschmeißen des Gegners geht, bewegen sich die virtuellen Spielfiguren wie echte Menschen und sind auch an denselben Stellen verwundbar. Werden sie getroffen, sacken sie blutend zusammen. Kritiker befürchten, dass das Spielen von Shootern zu einer emotionalen Abstumpfung führt und die Gamer Virtualität und Realität auf Dauer nicht mehr auseinanderhalten können. Der Kölner Medienpädagoge Jürgen Fritz, der seit 20 Jahren virtuelle Spielwelten erforscht und als Koryphäe auf dem Gebiet gilt, hält dagegen. Ich denke auch, dass diese Spiele keine Rückwirkung haben. Wenn ich im Spiel mich amoralisch, also ohne Moralvorstellung, nur spielregelkonform verhalte, dass dann nicht automatisch damit verbunden ist, dass ich mich amoralisch in der realen Welt verhalte. Das hieß ja, den Spielen eine Wirkung zumessen, die ihnen auch nicht im Mindesten zukommt. Wenn er das denn tut, dann muss er es wirklich wollen, aus anderen Motiven, aus Hass, weil er reale Waffen sich deswegen beschafft, um sich zu rächen und ähnlichem mehr. Auch die Identifikation mit den Spielfiguren der Shooter, sagt Jürgen Fritz, sei sehr viel schwächer, als es den Anschein habe. Entscheidend für eine Identifikation ist nämlich nicht der Blick auf die fiktive Figur, sondern in sie hinein. Bei den Computerspielfiguren herrscht da jedoch eine große Leere. Anders als Roman- und Filmhelden geht ihnen jegliche psychologische Dimension ab. Sie besitzen weder Gefühle noch Gedanken noch eine Lebensgeschichte. Damit lässt sich auch erklären, warum die Gamer so wenig Empathie, sprich Mitleid für die Spielfiguren aufbringen. Aber auch wenn es anders wäre, wären die jungen Gamer dem Computerspiel nicht hilflos ausgeliefert. Selbst dann nicht, wenn es bei ihnen zu einer sensomotorischen Verschmelzung komme, also zu dem Gefühl, die Hände mit der Pumpgun da vorn auf dem Bildschirm gehören mir. Nach unseren Wahrnehmungen, Beobachtungen, Interviews und Forschung besitzen die Spieler in der Regel eine gesunde Rahmungskompetenz. Sie wissen sehr genau, die virtuelle Welt ist fiktional. Sie hat mit der realen Welt allenfalls über Randdetails etwas zu tun. Wenn also Spielfiguren historischen Soldaten oder Kampfeinheiten nachempfunden wird. Und dieses Differenzierungsvermögen erwerben Menschen, sagen wir mal, mit 6., 7. Lebensjahr. Das heißt also, dieses Ausdifferenzierungsvermögen, was Kinder erwerben, reicht eigentlich aus, damit es nicht zu so einem Transfer kommt. Tatsächlich hat die Forschung bislang keine Anhaltspunkte dafür gefunden, dass jemand, der in der Virtualität zur Waffe greift, auch im richtigen Leben irgendwann dazu neigt. Allerdings ist so ein Nachweis methodisch auch nur schwer zu erbringen. Die Lücke-Gamer selbst, die nach Meinung von Kritikern aufgrund ihres schwächeren sozialen Hintergrunds besonders anfällig sein sollen, haben an sich keine erhöhte Gewaltbereitschaft festgestellt. Der 16-jährige Raul, der sich in der virtuellen Spielwelt Lusaldo nennt, ist auch im wirklichen Leben ein überzeugter Fairplayer. Und auch der bekennende Shooter-Fan Steven sieht sich nicht als potenziellen Amokläufer. Gewalt ist schon eine wichtige Sache in meinem Leben, aber ich verübe keine Gewalt, außer in Computerspielen, weil da ist es ja nicht real. Man weiß, man flippt zwar das Spiel aus, man weiß ja aber, dass man wieder zum Leben erwacht. Und in der Realität merkt man, wenn du jetzt einen tötest, dann der ist dann nicht wieder da, wie bei Counter-Strike, sondern der ist dann für immer weg. Ich würde deswegen nicht gleich durchdrehen und andere Leute mal abballern, nur um zu wissen, wie es ist. Weil wenn jeder Mensch wirklich mal selber überlegt, dann hat der großen Respekt und zu viel Schiss, um jemanden abzuschießen. Das muss man ja wirklich jahrelang spielen, um wirklich so verrückt zu werden. Die Lücke-Gamer haben sich außerdem ein paar eiserne Regeln auferlegt, um für mehr Fairness bei den Spielen zu sorgen. Bei einem Shooter, unsichtbar für die anderen, in einer Ecke zu campen, um von dort aus die ahnungslosen Figuren der Mitspieler abzuschießen, ist zum Beispiel verpönt. Auch die Funktion automatisches Zielen steht auf dem internen Index. Und was ist es nun, was Computerspiele so faszinierend macht? Steven hat sich das selbst auch schon gefragt. Dass es eben nicht real ist und dass man machen kann, was man möchte. Man kann alles machen, man kann sozusagen regieren, man ist der Herrscher dieser real-unrealen Welt. Man hat ja im wirklichen Leben eigentlich nichts zu sagen, weil es gibt immer meine Mutter, es gibt die Lehrer, die einen dazwischen funken können und dann, ja, hat man Scheiß. Auch mal bestimmen dürfen, wo es lang geht. Stevens Wunsch nach Macht, Herrschaft und Kontrolle scheint für die jugendlichen Gamer typisch zu sein. Aber auch das Computerspiel als solches zu beherrschen und den programmierten Anforderungen gerecht zu werden, übt einen großen Reiz auf Kinder und Jugendliche aus, und zwar bei allen Computerspielen, nicht nur den Ego-Shootern. Ob Wendy, FIFA oder DTM Race, um das Spiel zu beherrschen, müssen die Kinder viele neue Fertigkeiten lernen. Das stört sie freilich überhaupt nicht, im Gegenteil. Weil die Spiele nach dem Level-Prinzip funktionieren und sich an das jeweilige Können anpassen lassen, haben die Jugendlichen vom ersten Spiel an Erfolgserlebnisse. Permanente Rückmeldungen über geglückte oder verpatzte Aktionen motivieren die Kinder und Jugendlichen zusätzlich. Vor allem die kognitiven Kompetenzanforderungen scheinen die Kinder und Jugendlichen an den Computerspielen zu reizen. In einer empirischen Studie der Universität Bielefeld mit 1100 Kindern und Jugendlichen zwischen 7 und 14 Jahren landete der Punkt Logisch denken, überlegen auf Platz 1, dicht gefolgt von Fantasie haben. Fast 60% der Kinder erfüllten diese beiden Anforderungen der Computerspiele gerne. Aber auch sich schnell zurechtfinden, viele Rätsel lösen und genau planen macht ihnen Vergnügen. Unter den sensomotorischen Anforderungen setzten die Kinder geschickt steuern, schnell reagieren und kämpfen, angreifen auf die vorderen Plätze. Nicht das passive Konsumieren wie beim Fernsehen ist den Kindern also wichtig, sondern dass sie etwas leisten müssen. Und zwar sowohl mit den Fingern und den Augen als auch mit dem Kopf. Für Jürgen Fritz liegen die Kinder und Jugendlichen damit genau im gesellschaftlichen Trend. Das ist genau das, was diese Gesellschaft von Menschen dieser Gesellschaft verlangt. Dass sie sich durchsetzen, dass sie erfolgreich sind, dass sie die Probleme bewältigen, dass sie Gefahren meistern, dass sie Anforderungen genügen. Um das geht es bei Computerspielen auf einer abstrakten Ebene immer. Das heißt, sie werden mit Monstern fertig, sie bauen Armeen auf, die schlagkräftig sind. In 3D-Shootern können sie die Gegner, die auf sie einstürmen, erledigen. Das heißt, die Probleme, die in diesen Computerspielen stehen, die lösen sie und haben damit das Gefühl, sie sind leistungsmächtig, sie sind tüchtig, sie sind fähig, in dieser virtuellen Welt ihr Bleiberecht mit Recht behaupten zu können. Also, wenn Sie so wollen, sind es Wertvorstellungen unserer Gesellschaft, die dort relativ unverhüllt den Jugendlichen treffen. Und ihm ist klar, dass das Gesellschaft auch von ihm fordert. Wie sehr die Computerspiele die Wertvorstellungen unserer Gesellschaft spiegeln und sogar die der weltweiten Politik, zeigt sich auch bei einer anderen Kategorie der Computerspiele, den Kriegsspielen. Bei diesen meist US-amerikanischen Produktionen wird der Reiz, den Computerspiele auf Jugendliche ohnehin ausüben, noch durch eine größtmögliche Authentizität und Aktualität gesteigert. Die Computerspielsequenzen sind dabei mit Dokumentaraufnahmen vermischt. Nicht immer weiß man daher, ob der GI, der im sandbedeckten Kampfanzug aus dem Gefechtsnebel auf den Spieler zugestürmt kommt, gefilmt oder programmiert ist. Mit diesem inszenatorischen Kniff, einer rasant schnellen Schnittfolge und einer subjektiv hektischen Kameraführung dockt das Spiel bewusst an die MTV-geschulten Sehgewohnheiten der Jugendlichen an. Und auch der Sound klingt nahezu perfekt. Abgehackte Sprechfunkdialoge, zerbombte Staudämme und flüchtende Menschen. GLA Tunnel Networks destroyed. Dragon Teams, attack! Dragon Tanks in position. Multiple contact. Elder Company, GLA defenses are down. Advance over the river and attack. We've got their flank. Infantry down. Besonders raffiniert geht die amerikanische Armee mit ihrem Rekrutierungsspiel America's Army vor, das man sich in aller Welt aus dem Internet auf den eigenen PC laden kann. Von den Dienstgraden der Soldaten über die Truppenformationen bis hin zu den detailliert beschriebenen Waffen entspricht alles der Realität. Auch bei den Missions, den Aufgaben der Soldaten, ist die Überschneidung mit der Wirklichkeit gewollt. So müssen die Spieler in der Wüste Container mit waffenfähigem biologischem Material sichern, in Alaska eine von Terroristen eroberte Pipeline befreien oder den illegalen Verkauf von Flugabwehrgeräten an Terroristen verhindern. In the field. Hose them down. Yes, sir. Make it a sweep. Der besondere Clou des Spiels ist ein Eingangstest, den man bestehen muss, um auf den Servern der US-Army zugelassen zu werden. Diese Hürde zu überwinden ist so reizvoll, dass das Spiel zu den 5 meistgespielten Online-Action-Games gehört, weltweit. Den jungen Gamern mit moralischen Vorhaltungen zu kommen, bringt da wenig. Ralf Streibel von der Universität Bremen geht daher lieber den umgekehrten Weg. Der Psychologe und Informatiker, der zudem im Forum Informatiker, Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung aktiv ist, nutzt die Computerspielbegeisterung der Kinder und Jugendlichen, um mit ihnen zu diskutieren. Gegen Aggressionen im Spiel hat er grundsätzlich nichts. Problematisch ist für ihn jedoch, dass die Optionsmenüs der Shooter nur gewalthaltige Konfliktlösungen anbieten. Aggressivität im Spiel ist an und für sich nichts Negatives. Aggressivität im Spiel hat auch etwas zu tun mit dem Austesten, Ausleben und Entwickeln eigener Grenzen. Wie weit bin ich bereit, mich auch auf einerseits bedrohliche Situationen einzulassen, andererseits auch mit meinen Ängsten umzugehen? Das Problem ist, dass die Computerspiele es nicht zulassen, aus der Aggressivität heraus etwas anderes zu entwickeln. Wenn Aggressivität in einer normalen Spielsituation auftritt, können die Kinder und die Jugendlichen sagen, jetzt wird es mir zu bedrohlich, jetzt versöhne ich mich lieber. Beim Computerspiel bleibt das Einzige, wenn es mir zu bedrohlich wird, dass ich den Computer abschalte. Und dann ist die Spielsituation beendet. Dann ist aber auch jetzt nicht in dem Sinn ein Lerneffekt, wie kann ich eine aggressive Situation in eine nicht mehr so aggressive Situation überführen. Aber nicht nur die Eindimensionalität der im Übrigen vergleichsweise einfach zu programmierenden Shooter erkennen die Kinder und Jugendlichen in den Diskussionen meist sehr schnell. Auch die gut-böse Muster und Freund-Feind-Klischees, mit denen die Shooter arbeiten, sind ihnen bald bewusst. Zur Illustration legt der Psychologe einige Collagen auf den Tisch, die in einem Workshop mit Bremer Schülern entstanden sind. Die bunten Screenshots, Zeichnungen und Fotos haben die Jugendlichen aus gängigen Computerspielzeitschriften ausgeschnitten. Eine Gruppe hat ihre Collage Gut versus Böse genannt. Also was die Jugendlichen in dieser Collage gemacht haben, das ist, sie haben auf der einen Seite die positiven Helden, die man ja meistens dann auch selber spielt in den Spielen, zusammengestellt. Und auf der gegenüberliegenden Seite die Bösewichte. Und das hat sehr viel zu tun auch mit dem, was man in psychologischer Kriegführung im Prinzip hat. Der Feind schaut hässlich aus, ist schmutzig, hat möglicherweise irgendwelche tierischen Züge oder einfach fremde Züge. Und die zweite Geschichte ist, das ist, dass eigentlich sich der Umgang von den Guten und den Bösen mit den Waffen nicht wirklich unterscheidet. Und dann fingen die Schüler halt durchaus auch drüber an, über ihre eigene Rolle dann auch mal nachzudenken. Was unterscheidet mich eigentlich von den Gegnern? Über die virtuelle Spielwelt Zugang zu realen Problemen zu bekommen und sie mit Hilfe von Computerspielen sogar ein Stück weit zu beheben, ist auch die Strategie von Jörg Hagel vom Abenteuerspielplatz Wildhüterweg. Anders als im Unterricht haben die Kinder beim Spielen von Computerspielen meist keine Probleme, sich längere Zeit zu konzentrieren und sich vollkommen in eine Sache zu vertiefen. Die Levelstruktur, das permanente Feedback und die Tatsache, dass Fehler keine negativen Folgen haben, ziehen sie förmlich in das Spiel hinein und lassen sie alles andere darüber vergessen. Dieser Effekt sei auch für hyperaktive Kinder ideal, sagt der Diplompädagoge. Sie schaffen es, dank des hohen Involvement-Potenzials der Computerspiele, auch mal länger an einer Sache dran zu bleiben. Und noch eine andere Gruppe kann Jörg Hagel mit den Computerspielen ködern. Das Problem, was wir hier feststellen, ist, dass die Kinder sehr leseschwach sind. Der Rechner kommuniziert aber über Schrift mit ihnen. Und die Wechselwirkung ist die, dass Kinder in den Spielen feststellen, das ist ein Grund, warum ich lesen lernen sollte. Das interessiert mich so stark, dass ich das weiterlese. Harry Potter ist ein gutes Beispiel. Man kann den Ton ausdrehen und dann müssen sie die ganzen Texte lesen. Und das tun sie auch, weil sie so gefesselt sind von diesem Spiel. Darüber hinaus trainieren die Kinder ihre Wahrnehmung und ihre Reflexe. Sehen, interpretieren, entscheiden, klicken dauert oft nur Bruchteile von Sekunden. Aber nicht nur die Fähigkeiten am Computer, auch ihr handwerkliches Können verbessern die Kinder, wenn die virtuellen Welten mit der realen Spielwelt verbunden werden. Jörg Hagel lässt sie Bilder ihrer Helden aus dem Internet herunterladen, die sie dann in der Werkstatt mit Kohlepapier auf Holz pausen. Anschließend sägen sie die Figuren aus und bemalen sie. Und auch ein paar stinkreale Regeln gehören zum Computerspielnachmittag am Wildhüterweg dazu. Wer als Harry Potter Powerfrösche aus Kisten zaubern oder im roten Schuhmacher Ferrari über den Nürburgring rasen möchte, darf das nur eine begrenzte Zeit lang tun. Nicht, weil Computerspiele süchtig machen, das tun sie nicht, sondern weil man als Gamer ziemlich unter Strom steht. Kinder unter 10 Jahren dürfen deshalb nur 2-mal eine halbe Stunde an den Rechner. Wer älter ist, kann noch mal eine halbe Stunde länger spielen. Dann ist Abreagieren auf dem Abenteuerspielplatz angesagt. Und wer am Rechner sitzt, darf von den anderen nicht gestört werden. Das gilt auch für Haura und Miriam, die gerade eine CD-ROM mit Barbies Styling-Studio in das Laufwerk des Mädchen-PC schieben. Soll ich Miriam schreiben oder Haura? Ach, dein Name. Okay, Haura. Willkommen im Nagelstudio. Schau dir doch mal diese tollen Nagellackfarben an. Um eine Farbe auszusuchen, klickst du eine Flasche an. Dann nimmst du den Pinsel, um den Lack nacheinander auf alle Nägel aufzutragen. Das ist ja so cool! Dass Barbies synthetisches Geplapper Haura hörbar auf die Nerven geht und sie noch dazu an die Stimme von Daniel Kübelböck erinnert, ändert nichts daran, dass die 9-Jährige lieber Stylistin Haura als Rennfahrerin ist. Wie sie redet. Während die Jungs an den Rechnern nebendran mit kerzengeradem Rücken und starrem Blick ihre Autos durch die Kurven steuern, hat sie ihren Kopf gemütlich auf die linke Hand gestützt. Auch ihre Klickfrequenz ist deutlich niedriger. Bloß kein Stress, sagt ihre Körpersprache. Dieser Unterschied zwischen Jungen und Mädchen ist auch in der Studie der Bielefelder Medienpädagogen deutlich zu sehen. So favorisierten die Jungen, die auch im wirklichen Leben gern in Gruppen unterwegs sind und Spaß am Kräftemessen haben, zu mehr als 60% die meist im Team zu spielenden Actionspiele. Mädchen spielen lieber zu zweit oder allein und landen beim Computer eher bei den Abenteuer- und Geschicklichkeitsgames, die sie allein bewältigen müssen. Jungen, so fanden die Forscher darüber hinaus heraus, möchten Bilder und Farben, Geräusche und Figuren am liebsten wie in echt haben. Mädchen legen eher Wert auf lustige oder traurige Momente. Eines allerdings verlangen beide Geschlechter von den Computerspielen. Sie müssen ein Ziel haben. Bei der LAN-Party im Medienkompetenzzentrum Die Lücke ist dieses Ziel mal wieder erreicht. 22 Uhr ist es und damit Schicht im virtuellen Schacht. Murrend fahren die Lücke-Gamer ihre Rechner runter. Sich in der virtuellen Welt zu behaupten oder, wie Jürgen Fritz es formuliert, sich dort als leistungsmächtig zu erleben, hat ihnen ganz offenbar gefallen. Auch wenn, wie immer, David den Abend für sich entschieden hat. Aber auch der realen Welt zeigen sich die Lücke-Gamer kurz darauf durchaus gewachsen. Die letzte Tüte Chips vernichten, den Rest der Cola trinken, das geht bei den Jungs mal wieder rasend schnell. In SWR 2 Wissen hörten Sie von Gameboys und Playgirls, was fasziniert Kinder an Computerspielen, ein Feature von Beate Herkendell. Morgen um 8:30 Uhr in der Aula, gebildet, zufrieden und reich,